Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 10. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast sind diesmal Karl Bruckschweiger und Christine Standfest. In Fortsetzung des ungebrochen anhaltenden Trends freue ich mich auch diesmal wieder über zwei Kommentarteile, die jeweils am Ende der Leseblöcke zu finden sind. Der luxemburgische Komet. In Zentraleuropa herrschten von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts die Luxemburger. Dieses sonderbare, bigotte und gottlose, verwegene und wankelmütige, staatskluge und geisteskranke Geschlecht, das wie ein farbiger Komet in dieser allgemeinen Nacht des Niedergangs aufleuchtet, um sich ebenso plötzlich wieder im Dunkel zu verlieren. Sie sind nicht mehr als ein Zwischenfall in der deutschen und europäischen Geschichte, aber ein sehr merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass sie, wenn ihnen ihre weit ausgreifenden, kühn und erfolgreich begonnenen Pläne bis zu Ende geglückt wären, heute eine Macht besäßen, wie sie seither keine Dynastie in Europa erlangt hat. Aber eben dies war die Wurzel ihres schließlichen Misserfolges, dass sie zu viel wollten. Sie erstrebten nicht weniger als eine Vereinigung der drei Ländergruppen, die später die österreichische und die preußische und vorher die böhmische Expansionssphäre gebildet haben. Sie trieben gleichzeitig habsburgische, hohenzollerische und ottokarische Hausmachtpolitik. Ihre Entwürfe waren allzu großartig, wie Riesenbauten, die niemals fertig werden. Ihre politische Fantasie litt, sehr im Sinne der Zeit, an Elefantiasis. Die Regierung des ersten Luxemburgers Karls des Vierten ist verklärt durch kluge und liebevolle Förderungen der Wissenschaft und Kunst und vor allem durch die blendende Erscheinung Rienzius, des letzten Tribunen, eines feurigen Phantasten aus der Familie jener pittoresken Abenteurer, die in der Geschichte keine dauerhaften Spuren zurücklassen und sich dennoch der Erinnerung tiefer einprägen als ihre furchtbarsten Zeitgenossen. Es war etwas genial, Unbedingtes, Konzessionsloses, Weiträumiges in seinem Denken, das alle bezwang. Freilich auch etwas Undiszipliniertes, Wildschweifendes und Uferloses, das ihn nur zu bald die Grenzen des Möglichen überschreiten ließ und zu seinem Untergange führte. Aber seine grandiosen Träume von der Wiedergeburt der einstigen Größe Roms, von der Wiederaufrichtung eines europäischen Weltkaisertums, sind nicht mit ihm gestorben. Und so lebt er bis zum heutigen Tage fort in der Reihe jener glänzenden Fabelwesen, deren legendarisch gefälschtes Bild unsere Fantasie mehr befruchtet als 100 epochemachende Tatsachen der wirklichen Geschichte. Auch der letzte Luxemburger, Sigismund, hat eine, freilich sehr anders geartete legendäre Berühmtheit erlangt durch den Verrat an Huss, den er durch seinen Geleitbrief in den Tod gelockt haben soll. In Wirklichkeit war sein Verhalten nach den damaligen Anschauungen kein Rechtsbruch. Und kein einziger namhafter Zeitgenosse hat sich in diesem Sinne geäußert, so sehr man sonst in juristischen, politischen und auch theologischen Kreisen gegen das Konzil polemisierte. Und doch müssen wir auch hier in der ungeschichtlichen Volksauffassung die wahrere Wahrheit erkennen. Denn in einem höheren und tieferen Sinn hat er dennoch treulos gehandelt, als er sich gegen die vorwärtsweisenden Kräfte seines Kernlandes stellte und einerlei, wie die Rechtsfrage lauten mochte, den Mann fallen ließ, der den Willen des Volkes verkörperte. Man glaubt ihn vor sich zu sehen, wie er gleisnerisch hin und her schwankte, nach seichten Kompromissen suchend, bald Huss zur Nachgiebigkeit beredend, bald den Kirchenfürsten schmeichelnd, dieser geile Bo und feile Schönredner mit den roten, gabelförmigen Bart, Feinschmecker glitzernder Bonbons, eleganter Kurtisanen und erlesener Fischgerichte, glatt, leer, ohne Richtung, ohne Überzeugung, ohne Hass, ohne Liebe, ein glänzend unwirklicher Mensch, ein glänzend poliertes Nichts. Gekrönte Paranoiker. Es ist übrigens bemerkenswert, dass in jenem Zeitraum einmal fast gleichzeitig zwei wahnsinnige Könige herrschten, nämlich Karl VI. Von Frankreich, 1380 bis 1422, und Wenzel, 1378 bis 1419. Ein grotesk-dämonischer Sadist und Alkoholparanoiker. Als ihm sein Koch einige Speisen schlecht zubereitet hatte, ließ er ihn auf den Spieß stecken und braten. Ein anderes Mal rief er den Scharfrichter zu sich und sagte, er wolle doch einmal gern wissen, wie einem Menschen zumute sei, der enthauptet werden soll. Er entblößte seinen Hals, verband sich die Augen, kniete nieder und befahl dem Scharfrichter, ihn den Kopf abzuschlagen. Dieser berührte nur den Hals des Königs mit dem Schwerte. Wenzel ließ nun den Mann niederknien, verband ihm die Augen, schlug ihm den Kopf mit einem Hiebe ab. Eines Tages begegnete ihm auf der Jagd ein Mönch. Er spannte den Bogen, schoss ihn tot und sagte zu den Umstehenden, »Ich habe ein sonderbares Wild erlegt.« Wegen dieser Untaten schrieb jemand an die Wand, »Wenzeslaus, alter Nero.« Wenzel schrieb darunter, »Si non fui, ad hoc ero.« Wenn ich es bisher nicht war, so bin ich es seitdem. Klammer, alle diese Einzelheiten berichtet Dünter, der 1413 Gesandter an Wenzels Hof war. Klammer zu. Allgemein bekannt ist, dass er Johann von Nepomuk, den späteren tschechischen Nationalheiligen, in der Moldau ertränken ließ. Allen Anschein nach, weil er ihm das Beichtgeheimnis seiner Gemahlin nicht verraten wollte. Wir haben es hier mit der Äußerung eines Eifersuchtswahns zu tun, der eine regelmäßige Begleiterscheinung der Alkoholparanoia bildet. Dabei war er ein äußerst gerissener, überschlauer Diplomat, der alle seine Handlungen sehr scharfsinnig zu begründen wusste, was wiederum mehr ins Gebiet der Folie raisonnante gehören dürfte. Und zu diesen beiden Wahnsinnigen kämen noch zwei Schwachsinnige, Heinrich VI. Von England, der es notorisch war, und Friedrich III., der zumindest nicht weit davon entfernt war. Jener Kaiser, der 53 Jahre lang über Deutschland herrschte und vielmehr nicht herrschte, völlig apathisch, kindisch, dahindämmernd. Als die Kunde vom Falle Konstantinopels nach Deutschland kam, schrieb ein deutscher Chronist, der Kaiser sitzt daheim, bepflanzt seinen Garten und fängt kleine Vögel, der Elende. Englisch-französisches Chaos. Englische und französische Geschichte lassen sich in diesem Zeitraum nicht getrennt betrachten, da sie fast ununterbrochen ineinander verfließen. Sie bieten ein grauenvolles Schauspiel blutgieriger Fehden, tückischer Morde und Wortbrüche, tiefster politischer Gemeinheit. Shakespeare hat die Akteure jener Gräuel in eine verwirrende Aura von narkotischer Dämonie getaucht und ihnen einen seltsam irisierenden Schlangenglanz angezaubert, der zugleich abstößt und fasziniert. Seine Königsdramen sind die funkelnde Höllenfahrt eines ganzen Zeitalters, das ergreifend hin und her gejagt zwischen übermenschlichem Heroismus und tierischer Niedertracht unrettbar in den selbstgeschaffenen Abgrund saust. Natürlich ist hier die Wirklichkeit magisch gesteigert, aber etwas von alledem lag in der Zeit. Diese Menschen wirken auf uns wie gewisse prachtvolle Giftpilze oder wie die bösen, fleischfressenden Orchideen, deren Grausamkeit und Hinterlist ein versöhnendes Aroma von mysteriöser Schönheit ausstrahlt. Über ein Jahrhundert währten diese Sukzessionskriege, hervorgerufen durch den Anspruch der englischen Könige auf den Thron Frankreichs. Ein entnervendes Wechselspiel von Vormärschen und Rückzügen der Engländer, die glänzende Siege erfechten, oft große Teile Frankreichs besetzt halten, sich aber doch nirgends dauernd zu halten vermögen und schließlich auf dem Rückenkopf Calais beschränkt bleiben. Die Wendung bringt Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, eine ebenso unwirkliche Erscheinung wie Sigismund, nur in ganz entgegengesetztem Sinne. Ein Wesen, das dauernd im Transzendenten lebte, in jener Welt des Geistes, deren Existenz, da wir über sie nichts Positives auszusagen wissen, von seichten Empirikern bestritten wird, deren deutlich spürbare Wirksamkeit aber die ganze Menschheitsgeschichte durchdringt und in ihren Höhepunkten bestimmt. Auch die innere Geschichte der beiden Staaten ist ebenso blutig wie verworren. In England die Rosenkriege, die jene besonders unmenschlichen Formen annahmen, wie sie bei Kämpfen zwischen nahen Verwandten die Regel sind. Und daneben die grausamen Verfolgungen der Lollharden, der Anhänger Wycliffes, die in Frankreich Bürgeraufstände in Paris und eine große Bauernrevolte in den Provinzen, die Jacquerie, so genannt nach dem Führer Cayet, der den Beinamen Jacques Bonhomme trug, eines der gräuelreichsten Ereignisse der Weltgeschichte. Später Kämpfe zwischen dem erstarkenden Königtum und den großen Vasallen, die ihre Selbstständigkeit zu behaupten suchen. Unter dem klugen, energischen und perfiden Ludwig XI. Wird das Reich immer mehr zentralisiert. Aber dieser Erfolg ist mit dem Zerfall des Burgundischen Reiches bezahlt, in dem alles versammelt gewesen war, was die Kultur des Zeitalters Wert und Bedeutung verlieh. Hier standen die schönsten und blühendsten Städte. Hier wurden die erlesensten Werke des Gewerbefleißes und der Handwerkskunst geschaffen. Hier lebten die großen Maler, Musiker und Mystiker. Die burgundische Kultur darf überhaupt als die stärkste Repräsentation der Inkubationszeit gelten. Eine Welt voll Blut und Farbe, roter Brunst und lichtem Schönheitswillen, blühend und finster, kindlich und pervers, dumpf und überprächtig, ein diamantener barbarischer Fiebertraum. Als Herbst des Mittelalters schildert sie der holländische Gelehrte Heusinger in einem erst jüngst erschienenen vortrefflichen Werk. Für uns ist sie ein geheimnisvoller Vorfrühling, das unterirdische Erwachen eines neuen Lebens unter Schneestürmen, Hagelgüssen und allen launischen Zuckungen einer erwartungsvoll erregten Natur. Die beiden einzigen Aktivposten, die die europäische Politik in diesem Zeitraum zu verzeichnen hat, sind die Verdrängung der Araber aus Spanien und die Vernichtung der Mongolenherrschaft in Russland. Antiklerikalismus. Wie es um die Kirche stand, haben wir bereits mehrfach angedeutet. Eine wilde Verachtung des Klerus ist die Signatur des Zeitalters. Bei allen erdenklichen Anlässen wird die Rohheit und Unwissenheit, die Schwelgerei und die Unzucht, die Habsucht und Trägheit der Geistlichen gerügt. Sie spielen, trinken, jagen, denken nur an ihren Bauch, laufen jeden Weiberrock nach. Besonders in Italien ist Pfaffe und Cicisbeo fast gleichbedeutend. Zahlreiche öffentliche Äußerungen, stehende Redearten und Sprichwörter spiegeln die landläufige Auffassung, die man diesem Stande entgegenbrachte. Allgemein war man der Ansicht, ein Bischof könne nicht in den Himmel kommen. Eine besonders reichliche und üppige Mahlzeit nannte man ein Prälatenessen. Vom Zölibat sagte man, es unterscheide sich von der Ehe dadurch, dass der Laie ein Weib habe, der Geistliche aber 10. Solange der Bauer Weiber hat, braucht der Pfaffe nicht zu heiraten. Ich kreuzige mein Fleisch, sagt der Mönch, da legt er den Schinken und Wildbret kreuzweis übers Butterbrot. Konkubinen waren beim größten Teil der Kleriker eine Selbstverständlichkeit. Man nannte sie, weil sie das ständige Zubehör der Seelenhirten bildeten, Seelenkühe. Übrigens erklärt selbst eine theologische Autorität wie der Kanzler Gerson, das Gelübde der Keuschheit bedeute nur den Verzicht auf die Ehe. Und wenn man jemanden besondere Ausschweifung vorwerfen wolle, so sage man, er hurt wie ein Karmeliter. Das Pfaffen, Schenken besuchen, zum Tanz aufspielen, Zoten zum Besten gaben, war etwas ganz Gewöhnliches. Selbst im Vatikan erheiterte man sich gern an Vorlesungen pornografischer Geschichten. Zum Konzil von Konstanz strömten aus allen Weltgegenden Kurtisanen, Gaukler und Kuppler herbei. Und Avignon galt, seit die Päpste dort residierten, als Bordellstadt. Ja, man kann sogar noch weitergehen und sagen, dass ein Teil des Klerus von einer atheistischen Strömung erfasst war, die wiederum im Volk ihre Resonanz fand. Wycliffe. Doch dies waren nur verstreute Einzelsymptome eines dumpfen Widerstandes, dem noch das Zielbewusstsein und die Einheitlichkeit fehlte. Die erste gesammelte Attacke gegen die Papstkirche geht von Wycliffe aus, der mit wissenschaftlicher Systematik und Präzision, mit Temperament und polemischer Schleuderkraft, ja mit einem fast dichterischen Darstellungsgabe bereits alle Gedanken vertreten hat, die später die Grundlage der Reformation gebildet haben und sogar in einigen Punkten weit über die Reformation hinaus gelangt sind. Er geht von einem einfachen, klaren Prinzip aus, dass die Kirche nicht mehr die Kirche, der Papst nicht mehr der Papst sei. Dieser habe nicht der herrschsüchtige Statthalter, sondern der demütige Diener Christi zu sein. Die Regierung über die Seelen sei ihm von Gott nur zum Leben gegeben. Wenn er aber ein schlechter Vasall sei, der das Gesetz seines Herrn nicht halte und sich mit dessen Todfeinden, der weltlichen Begierde und dem weltlichen Besitz einlasse, so müsse ihm sein Lehen wieder abgenommen werden. Das Papsttum lasse sich überhaupt aus Gottes Gesetz nicht begründen. Die Kirche hat kein sichtbares Oberhaupt. Wycliffe will also nicht mehr und nicht weniger als eine papstlose Kirche. Er führt aber noch zwei weitere wichtige Momente ein. Er verlangte für den Laien das Recht, die Bibel zu lesen, die er zu diesem Zweck ins Englische übersetzte, und er bekämpfte fast den ganzen äußeren Apparat der kirchlichen Praxis. Wallfahrten und Reliquiendienst, Beichte und letzte Ölung, Zölibat und hierarchische Gliederung, ja, er bestritt sogar das Dogma von der Transsubstantiation. Der Hussitismus hat das System Wycliffes in keinem Punkt erweitert und in vielen Punkten verengert. Er ist nichts als eine schwächere und leerere Doublette des Wycliffismus und enthält nicht einen einzigen originalen Zug, aber die Gestalt Hussens wurde furchtbar durch ihren Ernst, ihre Charakterstärke und ihren unbeugsamen Wahrheitswillen, denn freilich auch viel Chaotik, Stiernackigkeit und Engstirnigkeit beigemischt ist, ein Charakteristikum fast aller slawischer Denker. Papa Triumphans. Auf dem Programm des Konstanzer Konzils standen drei Hauptpunkte: die Causa Unionis, die Causa Reformationis und die Causa Fidei. Keine dieser drei Fragen ist einer Lösung auch nur näher geführt worden. Der Konziliarismus war fast eine Art republikanische Bewegung innerhalb der Kirche. Er wollte das Papsttum zu einer Scheinmonarchie, eine Art Mikado-Tum, herabdrücken und die eigentliche Regierung in die Hände des Konzils, des Parlaments, der Bischöfe legen. Und das Endresultat war nicht der Sieg des Kurialismus über alle diese Bestrebungen, sondern der päpstliche Absolutismus. Das Papsttum war also völlig siegreich, siegreicher denn je. Es triumphierte über die Bischöfe und Landeskirchen, es triumphierte über die Ketzer und Heretiker, es triumphierte über Kaiser und Reich. Nur an einem Orte triumphierte es nicht, dem wichtigsten, dem allein entscheidenden, in den Herzen der Menschen. Und darum versinkt es mit einem Mal in Ohnmacht, Altersstarre und Aphyxie. Äußere Siege und Niederlagen entscheiden nicht im Gange der Geschichte. Der Kaisergedanke war tot. Nicht wegen seiner Niederlagen, der Papstgedanke starb trotz seiner Siege. Wie der Schatten eines Gespensts liegt er nur noch über der Welt. Der Papst herrschte unumschränkt, aber man nahm ihn nicht mehr ernst. Man glaubte ihn nicht mehr. Darauf allein kommt es an. Er war nicht mehr der Nachfolger Petri, der Hirt der Völker, der Statthalter Christi. Er war nur noch der mächtige Kirchenfürst, der oberste Bischof, ein König mit Krone, Geldsack und Kirchenstaat, ein reicher alter Mann wie andere auch. Was half ihm seine Tiara? Er war nicht mehr der Heilige Vater. Alle mochten ihm huldigen, ihm die Herrschaft über diese Welt zu erkennen, ihm die Herrschaft über jene Welt zu erkennen. Es half nichts. Er war es nicht. Hätten sich die Päpste redlich bemüht, soweit es in ihren geringen menschlichen Kräften stand, Ebenbilder nicht etwa Christi, nein, bloß Petri zu werden, Ebenbilder des einfältigen, missverstehenden, wankelmütigen, aber in seiner Einfalt gotterfüllten, in seinem Unverstand inbrünstig nach Verständnis ringenden, in seinem Wankelmut ergreifend menschlichen, guten, alten Fischers. Ganz Europa wäre noch bis zum heutigen Tage katholisch und gläubig katholisch. So aber dachten sie es sich nicht. Sie wollten ein unerlaubtes Geschäft machen, die Seelen beherrschen und zugleich irdische Herrscher sein, sich von dem Gesetz emanzipieren, dass seine Herrschaft nur durch den Verzicht auf die andere erkauft werden kann. An dieser Unwahrheit, dieser Unmöglichkeit, dieser verwegenen und ungerechten Herausforderung der moralischen Weltordnung sind sie gescheitert. Das Einfache siegt immer. In diesem Falle war es die einfache Erwägung. Da hält einer Hof in Gold und Purpur, gebietet Millionen, spricht Millionen schuldig, will dem Kaiser seine Rechte nehmen und leitet die Befugnis zu alledem davon ab, dass er der irdische Stellvertreter eines sei, der als verachteter Bettler unter den Menschen lebte, niemanden gebieten konnte, niemanden gebieten wollte, niemanden schuldig sprach und dem Kaiser gab, was des Kaisers ist. Kaiphas als Statthalter Christi. Bei alledem dürfen wir aber eines nicht außer Acht lassen. Abgesehen vom Wycliffismus, der bald nach Wycliffs Tod unter dem Haus Lancaster fast völlig ausgerottet wurde, und vom Hussitismus, der in einen Kompromiss versandete, war die Bewegung vorerst nur antiklerikal, nicht antikatholisch. Das machte einen großen Unterschied. Man bekämpfte nicht die Dogmen und Einrichtungen, sondern bloß deren Verfälschung und Entwürdigung, die Missbräuche, nicht den Brauch selbst. Es war also gewissermaßen mehr eine juristische Polemik als eine theologische. Karl, als ich dich gefragt habe, ob du bei dieser Sendereihe mitlesen würdest, hast du ohne Zögern sofort Ja gesagt. Du hast das Buch früher gelesen, die Kulturgeschichte der Neuzeit, hast du mir gesagt. So ist es. Ich habe es am Beginn des Studiums oder am Ende der Gymnasialzeit habe ich das Buch gelesen, zur Gänze, und es war auch so, man liest ja sozusagen in einem Schwung durch und war damals noch nicht belastet von, wie sagt man da, Details seines Geschichtsstudiums, dass man sagt, okay, das ist so, das huscht über vieles so drüber und bringt ein paar Anekdoten. Das würde ich sozusagen, aber der Rausch des Lesens hat mich damals, da kann ich mich doch noch gut erinnern, dass man das in einem durchliest und auch viele Assoziationen gehabt habe, dass er viele Elemente wie ein Gedanken oder ein Lehrgebäude wirklich ernst nimmt. Das ist für mich dann später auch geblieben, dass so eine bestimmte Idee, der Kaisergedanke war tot. Oder das Papsttum war in seinem inneren Tod. Das erinnert mich an so einen Rosenstock-Hüssi. Die Revolution basiert im Herz des Papstes, wie er die neuen Orden zuließ, ne? Also im Hochmittelalter. Und dieser prononcierte Ton, an den kann ich mich noch gut erinnern. Das hat mir damals natürlich sehr gut gefallen. In der Historik, in meiner Studienphase, wäre ich dann natürlich ein bisschen skeptischer geworden und hätte wahrscheinlich dann zu Heusinger als detaillierte Kulturgeschichte gewechselt oder vielleicht zu Burckhardt, waren mal solche frühe Vorgänger. Dann habe ich auch Peter Burke gehört, der sicher auch in dieser frühen Neuzeit ganz zu Hause ist. Also wir sind jetzt, glaube ich, im 15. Jahrhundert gewesen, hauptsächlich, was ich gelesen habe. Also die Vorbereitung der Reformation. Also dies sozusagen diese Elemente, dass die Papstkirche kritisiert wird und die ersten, wie sagt man da, nepotistischen und neroistischen Königsfiguren auftauchen, die für Shakespeare dann Material bieten. Du bist also gewissermaßen dem Stilisten Friedel sozusagen auf den Leim gegangen? Natürlich, das gehört ja so. Sonst ist ja das Lesen nicht spannend. Wenn du sozusagen hinter jeder Zeile sagst, okay, da hat er viel ausgelassen oder er interessiert sich nur für die blutige Anekdote und nicht für die reale Wirtschaftsentwicklung oder sonst was. Wenn du so denkst, dann bist du in ein Geschichtestudium, in einem ernsthaften, wo du sagst, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 16. oder 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa oder so. Interessanterweise sind alle diese zeitgenössischen Historiker, die du jetzt aufgezählt hast, von Burckhardt bis Heusinger, bei Friedel zitiert. Ja, ja. Also Friedel nimmt ja auch einiges auf. Diese einige Materialien, also von Heusinger hat er sicher diese Lust an unglaublich vielen Details. Also ich habe da einen Heusinger zufällig da, weil ich den anderen gerade nicht finde. Den Homo Ludens, vom Ursprung der Kultur im Spiel. Daher hat sicher Friedel diese, diese starke kulturgeschichtliche Betonung, der sich nicht mehr, er tut zwar Kaiser- und Papst-Anekdoten bringen jetzt, aber er tut sozusagen dem kulturgeschichtlichen Schwerpunkt wirklich, wirklich den Raum geben. Das vorher nicht so war. Da war dann doch die Geschichtsschreibung manchmal von der Diplomatieforschung kaum zu unterscheiden. Nicht? Irgendein Urkundel, irgendeine Kriegserklärung und sonst was. Das war dann sozusagen oft nur eine Folge ich würde mal sagen, den Aktenschrank einer höheren Verwaltungsbehörde durchwühlen. Nicht? Das ist bei ihm natürlich nicht der Fall. Für ihn sind auch Bilder genauso wichtig wie eine Fabel, genauso interessant und sagt genauso viel aus über die Vorstellungsvermögen oder das, was passiert oder was Orientierung war für die Leute. Nicht? Also irgendein Gebetbüchlein kann da genauso wichtig sein wie, wie sagt man da, einige diplomatische Schreiben. Manchmal fällt das eh zusammen. Rubens war Diplomat und Maler gleichzeitig. Nicht? Das ist ja so. Ja, er selber bringt das an einer Stelle so auf den Punkt, dass er sagt, oft ist eine Karikatur aussagekräftiger als ein naturalistisches Gemälde. Oft schon, ja. Aber wenn man dann wissen will, wie ein Schlitten gebaut war, ist natürlich ein naturalistisches Gemälde oft auch ganz praktisch. Oder ein Bauplan. Dann weiß man, wie eine alte Kanalisation vielleicht verlaufen ist oder solche Dinge. Das kommt darauf an, wie Fragerichtung ist. Nicht? Ob man wissen will, was sozusagen in gewissen Milieus und Kreisen über bestimmte Figuren, politische Figuren gedacht worden ist, dann kann man sicher die Karikatur heranziehen. Wenn sozusagen der nicht in der Karikatur auftaucht, war sicher keine Figur, die das Zeitalter polarisiert hat. Nicht? Also das hat er sicher auch, in diplomatischer Geschichte bedeutende Figuren gegeben, die in keiner Karikatur auftauchen. Also beschäftigt sich die Einbildungskraft der größeren Öffentlichkeit nicht damit. Er ist begeistert von Literatur. Das ist es. Er möchte gern Goethe und Shakespeare in eine Kulturgeschichte hineinbringen. Er begeistert das, dass die das so mit einem Glanz, mit einem Funkeln überziehen kann, wie wir in unserer Stelle auch gehört haben, wie er sich da sozusagen über diese, ästhetische Untermalung oder Aufwertung dieser wüsten Königsdramen, woran er sich da begeistert. Und das sind sicher seine Vorbilder. Daran misst er sich. Das möchte er gerne in der Kulturgeschichte bringen können. Nicht? Sozusagen. Es muss drunter und drüber gehen wie in einem Königsdrama von Shakespeare oder wie bei Faust, mindestens. Ich glaube, das ist schon in Friedel sein Wunsch, dass er da sozusagen die Metaphern bringt, die was das Ganze, dass er sozusagen so eine Anreihung oft von Doppeladjektiven, nicht? Von Gegensätzlichkeiten, nicht? Was wir ja gehabt haben. Wie würdest du Friedels philosophische Haltung, sage ich jetzt mal, dahinter einschätzen? Es gibt immer ein bisschen ein Ausschlagen gegen die sogenannte akademische Geschichtsschreibung. Das merke ich da. Das gibt es da immer wieder, dass er sich dagegen ein bisschen wendet. Also sozusagen, ich sage einmal allgemein, es hat in Wien der 20er und 30er Jahre sowas geben wie eine Paralleluniversität, ein Parallelwelt des Wissens. Seitdem haben sowohl Kelsen wie Freud als auch Friedel und die ganze, jüdische und Bohemwelt gehört, die sozusagen auf der Universität sich nicht etablieren konnte. Die hat sozusagen eine Art zweite Bildungswelt geschaffen, die natürlich jetzt international viel interessanter ist als die offizielle Universitätswelt der 20er und 30er Jahre. Der Mara Es hat ein Buch geschrieben zu diesen, und da gehört auch zum Beispiel die sozialistische Volksbildung als auch, sagen wir mal, auf der eher anderen Seite, bürgerlichen Seite, Friedel auf jeden Fall dazu, dass der sozusagen eine nicht akademische Gelehrten und Literaturwelt schaffen, wie eine Para-Universität mehr oder weniger. Und er begeistert sich ja fürs Wissen. Er tut ja gerne auch einen lateinischen Spruch dazwischen werfen, wie das durchaus der akademische Brauch auch auf der Uni gewesen ist. Nicht? Also das ist ja nicht so, dass er die Bildung verachtet, sondern er möchte sie sozusagen feuriger, besser, nicht so steifig akademisch, aber mindestens genauso, wie sagt man da, anspruchsvoll oder aufgedreht oder zitatenreich, detailliert, schildernd daherbringen. Dämonen und Zauberer. In diesem Stadium einer Erschütterung und Desorientierung des Glaubens, wo die Menschheit an den Dienern der Kirche völlig irre geworden war, ohne doch den Mut zu finden, an der Kirche selbst zu verzweifeln, kamen sonderbare Strömungen nach oben, die schon immer unterirdisch wirksam gewesen waren, nun aber durch die allgemeine Ratlosigkeit eine neue Macht im Leben wurden. Da Gott nicht aus seinen Priestern sprach, suchte man nach anderen Verkündern seines Willens und geriet so in einen abenteuerlichen, oft formidablen und bisweilen skurrilen Dämonenglauben, einen nur sehr notdürftig maskierten Polytheismus. Überall treiben allerlei fantastische Mittelformen zwischen Gott und Mensch ihr Wesen, und die Höllengeister erwecken mehr Angst und Ehrfurcht als die Heiligen. Die ganze Luft ist erfüllt von groben und feinen, klugen und törichten, harmlosen und boshaften Teufelchen. Sie sind so zahlreich wie die Stäubchen im Sonnenstrahl. Sie sitzen am Esstisch, in der Werkstatt, auf dem Bettrand. Sie reiten auf Böcken durch die Luft. Sie erscheinen in Gestalt von Raben, Ratten und Kröten. Und daneben führen in Busch und Wald, in Quell und See, in Feuer und Wind allerlei Naturgeister, trübe Erinnerungen an die antike Mythologie ein geheimnisvolles Leben. Alle die wundersamen Geschöpfe, die noch heute unsere Kindermärchen bevölkern, beherrschten damals das ganze Tun und Lassen der Erwachsenen. Elfen und Nixen, Feen und Hexen, Nachtmare und Kobolde. Ja, selbst die Heiligen der Kirche werden zu Naturgöttern, zu heidnischen Elementarwesen. Auch die Juden. Die Ketzer und die Mohammedaner erregten nicht bloß Hass und Abscheu, sondern ebenso sehr Angst und ehrfürchtiges Grauen. Alle Welt glaubte an die Hostienschändungen, Teufelsmessen und Ritualmorde. Es hieße aber die wahre Triebfeder dieses Aberglaubens sehr verkennen, wenn man ihn auf wahnwitzigen religiösen Fanatismus oder gar auf bewusste böswillige Verleumdung zurückführen wollte. Das Volk erblickte in diesen gottfeindlichen Handlungen keine bloße Negation, sondern einen sehr realen Teufelsdienst, eine Art gewendetes Christentum, zu dem es mit derselben Bewunderung emporblickte wie zur Gestalt des Antichrist. Die damaligen Menschen waren, wie wir bereits betont haben, von der mehr oder minder klaren Überzeugung durchdrungen, dass der Teufel die Welt beherrsche. Und es war daher nur logisch, dass sie auch an die geheime Existenz einer Teufelskirche, einer Teufelsgemeinde oder eines Teufelsrituals glaubten. Daneben gewann ein abstruser, aber systematischer Zauberglaube immer mehr an Ausdehnung. Besprechen und Wahrsagen, Auslegung der Träume und des Vogelflugs, Befragung der Stunden und der Planeten gehörte zur Ökonomie des täglichen Lebens. In allem erblickte man eine Vorbedeutung. Im Pferdegewirr und im Wolfsgeheul, in der Richtung der Winde und in der Gestalt der Wolken. Flüche und Segenssprüche besaßen eine bannende oder herbeiziehende Kraft. Bestimmte Zeichen und Gesten konnten binden und lösen. Begegnete man einem Buckligen, so bedeutete es Glück. Begegnete man einem alten Weib oder, was sehr bezeichnend ist, einem Geistlichen, so verhieß es Unheil. Auch in zahlreichen Legenden spiegelt sich der Glaube an die allgegenwärtige und oft siegreiche Macht des Bösen. So vor allem in der weit verbreiteten Sage vom Zauberer Virgilius, einer luziferischen Gestalt, die erfolgreich den Geboten Gottes trotzt, durch schwarze Kunst Gold und Herrschaft erwirbt und in ihrem magischen Spiegel alles Wissen der Welt erschaut, der Vorläufer des Faust. Und über alledem wölbt sich wie eine finstere Kuppel ein weltumspannender Fatalismus, der in der tatlosen Prostration vor dem längst in den Sternen verzeichneten Schicksal die letzte Weisheit erblickt. Geldwirtschaft mit schlechtem Gewissen. Und nun bricht noch, um das Unglück vollzumachen, über diese religionslose Welt die trübe gelbe Flut des Goldes herein. Reichtum, zumal plötzlicher, wirkt immer depravierend. Hier aber handelte es sich noch dazu um eine junge, gänzlich unvorbereitete Menschheit, der die mittelalterliche Anschauung von der Sündhaftigkeit des Geldnehmens noch tief im Blute saß. Gott hat drei Leben geschaffen, Ritter, Bauern, Pfaffen. Das vierte schuf des Teufels List, das Leben Wucher genennet ist, sagt Freidank. Er versteht aber unter Wucher offenbar jegliche Art von Handel. Dieselbe Ansicht fasst Caesarius von Heisterbach in dem lapidaren Satz zusammen, Mercator sine pecamine vix esse potest. Einen Geschäftsmann ohne Betrügerei kann es kaum geben. Auch die Bettelmönche vertraten ähnliche Anschauungen. Und wenn man sie darauf verwies, dass ja selbst der Heiland sich des Geldes bedient habe, so erwiderten sie, ja, aber den Säckel gab er Judas. Und noch Geiler von Kaisersberg sagt, mit Geldwuchern heißt nicht arbeiten, sondern andere schinden in Müßiggang. Man hatte offenbar die Ansicht, dass Zinsnehmen, Warenvertreiben, überhaupt aller Erwerb, der nicht aus der Erzeugung, sondern aus dem Umsatz von Gütern fließt, nur eine feinere und verstecktere Form des Betruges sei. Diese Auffassung ist gar nicht so paradox, wie sie dem modernen Empfinden auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir bekennen uns zu ihr bis zu einem gewissen Grade noch heute, nämlich in der sogenannten guten Gesellschaft. Auch dort nämlich würde eine Person sogleich der sozialen Ächtung verfallen, wenn man von ihr erführe, dass sie sich damit befasst, Freunden und Bekannten gegen Zinsen und seien es auch ganz bürgerliche Zinsen Geld zu leihen oder ihnen mit Nutzen und sei es auch ein ganz bescheidener Nutzen, Gegenstände weiterzuverkaufen. Hier hat sich also ein ethisches Prinzip, das früher alle Welt beherrschte, noch in einem Kreis, der gewissermaßen eine Enklave des Anstands und der guten Sitten bildet, lebendig und wirksam erhalten. Übrigens ist es noch gar nicht so lange her, dass man in England auf das Prädikat Gentleman nur Anspruch erheben konnte, wenn man keine merkantile Beschäftigung ausübte. Das Handwerk galt nicht als Handel und war es auch nicht, denn hier wurde die Arbeit bezahlt, nicht die Warenvermittlung, wie denn auch in den meisten Fällen die Rohstoffe noch von der Kundschaft geliefert wurden. Man brachte dem Schneider Tuch, dem Schuster Leder, dem Bäcker Mehl, dem Lichtzieher Wachs. Nun gab es aber doch schon zahlreiche Personen, die von Kauf und Verkauf lebten. Diese befanden sich nun in einer sehr sonderbaren psychischen Verfassung. Einerseits teilten sie selber die Anschauung des Zeitalters, andererseits wollten sie aber doch von ihrer einträglichen Beschäftigung nicht lassen. Sie trieben Handel, aber mit schlechtem Gewissen. Ein solcher Zustand musste aber sehr demoralisierend wirken, indem er Desperado-Gefühle erzeugte. Man empfand sich als Outlaw, als jenseits von Gut und Böse des Zeitalters und geriet so in die Psychose des Immoralisten. Das Weltbordell. Wenn wir jetzt auf die Unsittlichkeit des Zeitalters zu sprechen kommen, so müssen wir dabei zunächst zweierlei erwägen. Erstens, dass im Grunde jedes Zeitalter unsittlich ist. Und zweitens, dass Unsittlichkeit oft nichts anderes bedeutet als eine höhere, freiere, kompliziertere Form der Sittlichkeit. In unserem Falle aber wird man doch wohl sagen dürfen, dass jenes normale und sozusagen legitime Ausmaß an Sittenlosigkeit, das wahrscheinlich zum eisernen Bestand der Menschheit gehört, beträchtlich überschritten worden ist und dass alle jene Lebensäußerungen, die vielleicht unter anderen Umständen als Ausdruck einer wachsenden Vorurteilslosigkeit und einer feineren Empfindlichkeit für sittliche Nuancen angesprochen werden könnten, hier ganz im Gegenteil die Symptome eines moralischen Starrkrampfs, einer völligen Anästhesie gegen alle sittlichen Empfindungen darstellen. Für die Freiheit im Geschlechtsverkehr sind vor allem die Badehäuser charakteristisch, die sich überall sogar in Dörfern fanden und nichts anderes waren als Rendezvousplätze für Liebespaare oder Gelegenheitsorte für Anknüpfung von Bekanntschaften. Männer und Frauen badeten völlig nackt, höchstens mit einem Lendenschutz bekleidet und meist vom Morgen bis zum Abend. Entweder in derselben Wanne zu zweit oder in großen Bassins, die von Galerien für Zuschauer umgeben waren. Natürlich gab es dort auch Separés. Diese Lokale wurden durchaus nicht bloß von Dirnen und leichtfertigen Frauen, sondern von aller Welt besucht. Ein noch viel lockereres Leben entfaltete sich in den Badeorten, wo, wie dies ja zu allen Zeiten gewesen ist, neben den Heilsuchenden auch alle Arten von Abenteurern, Lebemännern und liebeshungrigen Frauen zusammenströmten. Ein Badesegen jener Zeit lautet: Für die unfruchtbaren Frauen ist das Bad das Beste. Was das Bad nicht tut, das tun die Gäste. Andererseits hört man auch wieder viel von Kindesabtreibung in vornehmen Kreisen. So sagt schon Berthold von Regensburg, sie wollen nur ihr Vergnügen mit den Männern haben, aber nicht die Arbeit mit den Kindern. Die Frauenhäuser waren zahlreicher als je vorher und nachher. Jedes kleine Städtchen besaß deren mehrere. Bezeichnend sind die Magistratsverordnungen, die verbieten, Mädchen aufzunehmen, die noch keine Brüste haben. Es war also allem Anschein nach nicht ungebräuchlich, Kinder ins Bordell zu bringen. Ebenso charakteristisch ist das Verbot, 12- bis 14-jährige Knaben weiterhin als Gäste ins Frauenhaus zu lassen. Auch verheiratete Frauen begaben sich nicht selten dorthin. Die Hübschlerinnen genossen übrigens ein gewisses soziales Ansehen. Man war noch weit entfernt von unserer Tartüfferie, die diese Märtyrerinnen der Gesellschaft mit Verachtung belohnt. Bei den offiziellen Empfängen der Fürsten erschienen sie korporativ, denn sie waren, wie bereits erwähnt wurde, ebenso organisiert wie jedes andere Gewerbe, und das unbefugte Treiben der Böhnhäsinnen, der Mägde, Kellnerinnen und Bürgerstöchter wurde von ihnen scharf kontrolliert. Besonders schwer hatten sie über die Schmutzkonkurrenz der Nonnenklöster zu klagen, wie überhaupt im damaligen Sprachgebrauch Nonne und Hure fast synonyme Begriffe waren. Als einmal die Zustände in einem fränkischen Kloster so skandalös wurden, dass der Papst eine Untersuchung anordnete, musste der damit beauftragte Kommissär berichten, er habe fast alle Nonnen in gesegneten Umständen angetroffen. Auch die Männerklöster waren oft der Schauplatz von Orgien, und die Homosexualität war unter den Ordensmitgliedern beiderlei Geschlechts in weitem Umfange verbreitet. Eine merkwürdige Sitte waren die Probenächte. Sie bestanden darin, dass das Mädchen dem Liebhaber jede Zärtlichkeit erlaubte, ohne sich ihm hinzugeben. Auf diese Weise konnten beide Teile sich von den Qualitäten des Partners überzeugen, und dieser Verkehr führte durchaus nicht immer zur Ehe. Auch war das Mädchen ebenso oft die verzichtende Partei wie der Mann. Es erinnert dies einigermaßen an das Fensterln oder Gasseln, wie es noch heute hier und da auf dem Lande üblich ist. Nur war dieser Brauch damals in allen Kreisen auch in den allerhöchsten Gang und Gäbe. Ja, es kam sogar nicht selten vor, dass ein Ehemann seinen Gast, um ihn besonders zu ehren, bei seiner Frau auf Treu und Glauben liegen ließ. Andererseits hatten Ehemänner nicht nur häufig offizielle Konkubinen, sondern die unehelichen Kinder wurden auch mit den Ehelichen zusammen erzogen. Es herrschte eben auf sexuellem Gebiet die größte Unbefangenheit. Unflätige und unzüchtige Lieder waren bei den öffentlichen Tanzbelustigungen etwas Gewöhnliches, wie übrigens auch heute noch bei den Bauern. Küsse und Umarmungen waren die offizielle Form der Galanterie. Wenn ein Kurmacher einer Dame, die er eben kennengelernt hatte, seine Verehrung beweisen wollte, griff er ihr einfach in den Busen. Dass Männer und Frauen sich in ungeniertester Weise voreinander entkleideten, kam nicht nur in den Badehäusern, sondern bei jeder Gelegenheit vor. Als Ludwig XI. In Paris einzog, wählte man die schönsten Mädchen der Stadt aus und ließ sie splitternackt allerlei Schäferspiele vor dem König aufführen. Schließlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass es behördlich konzessionierte Fallspieler gab. Wir haben gar keinen Anlass, uns über diese Zustände pharisäisch zu entrüsten. Es geschah damals nur offen und unverblümt, was später geheim und maskiert vor sich ging. Aber eben die Tatsache, dass diese Dinge von der öffentlichen Meinung sanktioniert waren, ist ein Symptom für die Hemmungslosigkeit des damaligen Menschenschlags. Das Narrengewand. Der ganze Geist der Zeit prägt sich eindringlich und klar in dem Kostüm aus, das damals aufkam. Es ist die Kleidung von Erotomanen und Verrückten. Ein wüster Hexensabbat von Formen und Farben, wie er in der Geschichte der Trachten vielleicht einzig dasteht. Die Frauen tragen kreisrunde Löcher im Gewand, die die nackten Brüste sehen lassen. Der Gürtel drängt den Busen gewaltsam nach oben, um ihn möglichst voll erscheinen zu lassen. Auch durch Ausstopfen wird gern nachgeholfen. An den Hosen der Männer, die ganz prall anliegen, um die Formen möglichst stark zur Geltung zu bringen, sind weithin sichtbare Penisfutterale angebracht, oft von riesigen Dimensionen. Mit diesen exhibitionistischen Moden kontrastiert seltsam die oft völlige Verhüllung des Antlitzes durch groteske Kapuzen, die Gugeln, die nur einen Ausschnitt für die Augen freilassen. Daneben macht sich ein Zug zum Perversen geltend. Die Damen tragen Pagenfrisuren, die Männer kokette Locken, die sorgfältig mit Eiklar gekräuselt sind und nicht selten sogar Zöpfe. Sie schnüren sich und machen sich künstliche Brüste. Falls Vollbärte getragen werden, sind sie von bizarren Formen. Entweder gabelförmig geteilt oder ganz spitz, mit zwirndünnen Enden, die im Bogen nach oben gedreht werden. Dabei immer stark parfümiert und mit Vorliebe rot gefärbt, diese diabolische Farbe, die sonst gewöhnlich ein gewisses Odium an sich hat, wird jetzt die bevorzugte Mode. Abenteuerlich nach oben gekrümmt sind auch die riesigen Schuhe, deren Spitzen bisweilen bis zum Knie reichen und dort mit Schnüren befestigt werden müssen. Dazu kommen bei den Frauen enorme Schleppen und monströse Hauben, von denen lange Schwänze bis zum Boden herabschleifen. Bei den Männern Zuckerhüte oder hohe Turbane und geschlitzte Wämser, von denen dicke Quasten und Troddeln oder lange gezackte Tuchstreifen, die sogenannten Zatteln, herunterbaumeln. Die Kleider waren mit Gold, Perlen und Edelsteinen und seltsamen eingestickten Figuren geschmückt. Blitzen, Wolken, Dreiecken, Schlangen, Buchstaben, symbolischen Zeichen. Die Farben waren glänzend und unruhig. Zinnoberrot, Grasgrün, Lachsrosa, Schwefelgelb waren besonders beliebt. Zugleich sollte die Kleidung einen möglichst gescheckten, gewürfelten Eindruck machen. Man nähte daher die Röcke aus vielerlei verschiedenfarbigen Lappen zusammen, trennte die Ärmel auf, sodass das grellbunte Futter hervorsah, und wählte für Schleppe und Satteln besondere Einfassungen. Auch die beiden Hosenbeine dürften nicht die gleiche Couleur haben. Dazu kam ein reicher Besatz von Goldstücken oder silbernen Schellen, die bei jeder Bewegung klingelten. Kurz, es ist das stereotype Gewand, unter dem wir uns noch heute einen Narren vorstellen, und es fehlt nichts als die Pritsche. Die Vision. Blicken wir auf alles noch einmal zurück, so haben wir die Impression eines tollen, grauenvoll unwirklichen Höllenspuks, und zwar, wie nochmals hervorgehoben werden muss, auch in jenen Partien des Bildes, die den Eindruck eines behaglich gefestigten, im praktischen Tun sicher verankerten Daseins machen. Denn auch hier ist die realistische Lebenshaltung nur Hülle und Maske, die harte und glänzende Schale, die einen giftigen und verfaulten Kern deckt. Die Flucht in die Welt ist nicht Selbstzweck, nur Flucht vor sich selber. So hat es auch jener große englische Dichter gesehen, der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter dem Namen William Longland die Vision Peters des Pflügers schrieb. In einer Reihe von erschütternden Gesichten zieht das Zeitalter mit allen seinen Lastern vorüber, die sich von Gesang zu immer unerträglicherer Schreckhaftigkeit steigern. Und als der Dichter endlich aus seinen Träumen erwacht, muss er bitterlich weinen. Der Börsianer auf dem Thron. Wenn wir nun eine repräsentative Erscheinung nennen sollten, die das Bild des Zeitalters in verkürzten, aber eben darum übersichtlicheren Linien darstellt, so befinden wir uns in großer Verlegenheit. Die Zeit hat nirgends solche Männer hervorgebracht. Es ist alles noch eine Masse, ein Rohstoff, ein Sauerteig, ein allgemeines Suchen und Tasten, das sich an keinem Punkte in einem starken Individuum zu selbstbewussten Klarheit kristallisiert. Wir müssen zu diesem Zweck um fast 100 Jahre zurückgehen, und da finden wir allerdings zwei Persönlichkeiten, die die beiden antagonistischen Tendenzen des Zeitalters sozusagen vorverkörpert haben. Zwei deutsche Kaiser, Rudolf von Habsburg und Friedrich II. Insofern sie das Vorstellungsleben späterer Generationen antizipiert haben, besaßen sie beide etwas Geniales, obschon man sich bei dem Habsburger zu diesem Prädikat wohl nur in dem Sinne wird entschließen können, dass er die Wesenszüge des ungenialen und antigenialen Menschen mit solcher Energie in sich konzentriert und zum höchsten Extrem gesteigert hat, dass man eben auch darin wieder eine schöpferische Tat erblicken muss. Vorauseilend hat er den ganzen Materialismus der städtischen Kultur in sich bereits erlebt und inkarniert, in einer Zeit, die die Zusammenhänge des Lebens noch vorwiegend romantisch sah. Es ist weder einem kuriosen Zufall noch einem schlauen Frontwechsel der kurfürstlichen Politik zu verdanken, dass nach den Hohenstaufen ein solcher Mann auf den Thron gelangte. In diesem Geschlecht hatte die Kaiseridee ausgeblüht. Das deutsche Königtum hatte von nun an nur noch zwei Möglichkeiten, entweder völlig abzudanken oder aber sich auf eine neue Basis zu stellen, sein Gesicht so vollständig zu verändern, dass eine Negation des bisherigen herauskommen musste. Dies tat Rudolf von Habsburg, darum war er der rechte Mann. Und es ist klar, dass auch nur ein Mensch mit seinen Eigenschaften im Deutschen Reich Ordnung machen konnte. ein völlig feuerloser, idealloser, nur auf das Handgreiflichste und Nächste gerichteter, dies aber fest und sicher erfassender Geist. Rudolf von Habsburg ist der erste große Philister der neueren Geschichte, der erste bürgerlich orientierte Mensch im Königsmantel. In ihm gelangt der Geschäftsmann, der Realpolitiker, der Hausmachtschieber ans Staatsruder, der Mann ohne Vorurteile, das heißt ohne Gewissen und ohne Fantasie. Eine eigentümliche, fast unheimliche Glanzlosigkeit liegt um seine Gestalt und seine Regierung. Wie sein Gewand, so war dieser ganze Mensch grau, farblos, abgetragen, unansehnlich, unrepräsentativ. Seine vielgerühmte Schlichtheit hatte ihre Wurzel teils in schlauer Berechnung, einem Werben um Lesebuchsympathien, teils in Kleinlichkeit und Geiz, teils in einem völligen Mangel an Temperament. Er war eine vollkommen amusische Natur, ohne Verständnis oder auch Sympathie für die Künste, gegen die Dichter seines Hofes knauserig und sie nur so weit fördernd, als er in ihnen eine gute Presse witterte, wie er denn überhaupt alle Menschen nur unter dem Gesichtspunkt seines persönlichen Vorteils ansah, den er ebenso vorsichtig zu erspähen wie energisch festzuhalten wusste. Der Prototyp des biegsamen und zähen, fischblütigen und gewalttätigen, versierten und skrupellosen Selfmade-Man. Römisch war er aus reiner Politik, weder aus Frömmigkeit noch aus Überzeugung, auch nicht aus Bigotterie. Denn in diesem engen Herzen hatte nicht einmal der Fanatismus Platz. Er war, wie alle Geschäftsleute, sehr peinlich um den äußerlich guten Ruf der Firma besorgt, was ihn natürlich nicht hinderte, überall, wo es sich vertuschen oder beschönigen ließ, zu den gröbsten Unredlichkeiten und Brutalitäten zu greifen und bei jeder passablen Gelegenheit zu schnorren und zu erpressen. Sehr treffend sagt Johannes Scherr von ihm, dass er heutzutage wahrscheinlich an der Börse gespielt hätte wie Louis Philippe. Er erinnert auch darin an einen modernen Finanzmann, dass er die typische Börsianer-Sexualität besaß, jene grobe Form der Geilheit und Potenz, die bei großen Geldmännern sehr häufig angetroffen wird. Schon die Zahl seiner legitimen Kinder war sehr groß und er heiratete noch mit 66 Jahren ein 14-jähriges Mädchen. Aber auch das scheint ihm nicht genügt zu haben, denn er hielt sich, auf Anraten der Ärzte, dazu noch mehrere Mätressen. Christine, du hast mir gesagt, dass du Egon Friedell erstmals begegnet bist bei einer Matinee-Reihe im Deutschen Theater Berlin. Mhm. Eigentlich nicht bei einer Matinee-Reihe, sondern bei einem, ehrlich gesagt, wirklich ganz tollen Auftrag, den ich damals hatte vom Mitteldeutschen Rundfunk. Wohl um, es war Ende der 90er, bestimmte Archive, es gab damals nur Geld dafür, zu sichten und zu sichern auch. Und mein Job war sozusagen sämtliche Matineen des Deutschen Theaters seit 1900, eigentlich seit es Aufnahmen davon gab. Und die ersten waren, glaube ich, von 48 in etwa, durchzuhören und eine Art Katalog zu machen. In dem Zusammenhang gab es eben auch eine Matinee über Egon Friedell. Ich habe hier mal nachgeguckt in meinen Notizen, keine Ahnung mehr, wann genau das war. Auf jeden Fall war es, was mir extrem befremdet und ja erst amüsiert und dann befremdet hatte. Ich habe vorher eigentlich von Egon Friedell nur gewusst, irgendwie Kulturhistoriker, also so eine sehr grobe, vage Vorstellung. Vielleicht hatte ich einmal schon von Kulturgeschichte gehört. Also mit diesem vagen Gemurmel in meinem Kopf zum Thema Egon Friedell kam dann diese Matinee, die so sehr betulich anhob. Man muss es so vorstellen, die Matineen im Deutschen Theater, die waren immer sonntags, vormittags und waren eigentlich auch eine extrem interessante Geschichte, sagen wir mal, der DDR. Wenn man die jetzt so im Nachhinein sich anhörte, so 4 Jahrzehnte DDR-Geschichte, deutsche Geschichte vielleicht auch und aber auch Geschichte von Schauspiel, Technik und Sprechen. Und so war diese Matinee sehr, sehr launig aufbereitet, zum Teil unheimlich lustig, sehr glossenhaft, zum Teil in dieser ironisierend süffisanten Sprechweise, die interessanterweise in den 60ern auch, also in die deutsche Bühnensprache und vor allem in die DDR-Bühnensprache Einzug gehalten hat. Also so war die gehalten. Am Anfang war ich ein bisschen, naja, dachte, mein Gott, das ist jetzt eine gediegene Bürgerunterhaltung. Bin dann aber immer mehr reingekippt, wie man so sagt. und fand so eine Art von Feuerwerk der Pointen, bis relativ unvermittelt eigentlich das Ende kam dergestalt, dass dann natürlich relativ knapp, und das habe ich so mitgeschrieben, plötzlich, also ich konnte es vielleicht vorher, wie es vorher, recht populistisch, Kabarett, 50, also Minute 50, 79, Musikeinspielung, Glosse über Germanistik, auch nicht schlecht, so meine Notate, über das dem Dichter auf den Leib rücken, eine lächerliche wie furchtbare Attacke gegen die Bildung, Glosse zu Frauen- und Männerberufen, Recht auf Unsinn verteidigen, ein Panama-Hut. Ende, Gänzgasse 7, SS-Männer zum Abholen des Juden Friedel. Er sprang raus. 15.03.38, Heldenplatz, Hitlerrede, Eintritt ins Reich. Am folgenden Tag, Gänzgasse 3. Stock. Nur ein knappes Dutzend wagte dem Sarg auf dem Zentralfriedhof zu folgen. Ende, Zitat, der Mensch muss immer auf alles gefasst sein. Und ich glaube, dieses Ende hat mir damals beim Hören so total kalt erwischt, weil quasi aus dem ganzen Kabarett eigentlich, das es vorher war, und aus der ganzen Wohlgefälligkeit und auch einer gewissen Schärfe, die die Texte so gehabt haben, in keiner Weise genau die Haltung abzulesen gewesen wäre. Und da muss ich sagen, war in all dem, womit ich mich jemals beschäftigt hatte, ja, zum Thema Haltung zu Nazis, auch Selbstmorde von Antifaschisten oder Bedrohten, ja, genau diese völlig lapidare Kopplung was Neues. Und war für mich eine Art von, weiß ich nicht, vielleicht sogar wirklich Lehrstück zum Denken, okay, es muss nicht immer der ganze Pathos einer entweder ganz schlimmen Verfolgtheit oder das ganze Pathos aus einer unheimlich aufrechten, sei es kommunistischen oder wie auch immer, Haltung oder eines ausgemachten Opfertums der Fall sein, um vielleicht so einen Akt zu vollziehen. Genau das andere, was natürlich in dem Text oder in genau dem Abschnitt, den ich jetzt lesen durfte, mit wirklich großem Vergnügen, finde ich so unnachahmliche und höchst aktuelle Begriffe wie Börsianer-Sexualität und die dann doch immer wieder, sagen wir mal, erstaunliche Tatsache, wie wirklich uralt die läppische Trennung vom raffenden und schaffenden Kapital ist, ne? Die ja im Moment wieder eine derartige Konjunktur erlebt, was ich eigentlich unendlich erschreckend finde. Und also kurzer Exkurs, das war, glaube ich, die Club 2-Sendung aus letzter Woche oder so zum Opernball, Diskussion zum Opernball. Also ich habe ganz, ganz wirklich selten sowas wirklich Tiefes erlebt, das muss ich echt sagen. Und am großartigsten war eigentlich der Chef, irgendwie Direktor der oberösterreichischen Landesbanken, der sie auch mit einer Inbrunst auf die Unterscheidung zwischen, wie sie neudeutsch Realwirtschaft, ne, und Investmentswirtschaft so nichts anders, das ist nichts anders als das Raffende und Schaffende in der Weise, wie es auftaucht. Der, und das fand ich wirklich großartig, der Vertreterin des Augustin entgegenhielt, sie soll doch mit dieser schlimmen Polarisierung aufhören in Arm und Reich, ganz schlimme Polarisierung, weil schließlich alle existenzielle Probleme hätten und zum Beispiel die jungen Damen und Herren des Jungdamen- und Jungherrenkomitees sich Monate, wenn nicht Jahre vorbereiten auf diesen einen Moment. Und wenn diesen jungen Menschen dieser eine Moment genommen wird, dann ist es mindestens so eine existenzielle Krise wie, sagen wir mal, Obdachlosigkeit oder irgendwas anderes. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Karl Bruckschweiger und Christine Standfest. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 12. März 2009, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden.